Der Geburtstag. Nicht alle Tage kommt eine Größe des Weltfußballs nach Crotone, und so wurde Karl-Heinz Rummenigge schon von einem Reporterteam erwartet. Dank unserer Quellen haben wir das Vergnügen, einen Weltmeister des Fußballs, Karl-Heinz Rummenigge, exklusiv zu interviewen, brüstete sich ein Journalist. Auf YouTube sieht man Rummenigge mit seiner Familie, frisch gelandet auf dem Flughafen von Crotone. Vorneweg geht Giuseppe Forte, ein geöffnetes Polohemd gibt den Blick auf ein dünnes Goldkettchen um seinen Hals frei. Die Hand wedelt abwehrend in der Luft. »Darf ich ein paar Fragen stellen?«, fragte der Reporter. Forte gesteht dem Mann eine Minute zu. Rummenigge sagt, er habe in ein paar Tagen Geburtstag, sei hier nur auf Urlaub und wolle ein bisschen das gute Wetter genießen. Er mochte Italien, spielte früher für Inter, sprach fließend Italienisch. »Dann schon jetzt meine Glückwünsche«, sagte der Reporter. »Sie sind im Komitee der UEFA. Wie denken Sie, kann man den Fußball in Europa verbessern?« Als Rummenigge antwortete, schwenkt die Kamera auf ein kleines, blondes Kind an seiner Hand. Auf Aufforderung grüßt er noch alle Inter-Fans und geht dann zu den schwarzen Vans, während Forte sich um das Gepäck kümmert. Dann bricht das Video ab. Die Vans brachten die Familie zu ihrer Unterkunft ein paar Kilometer weiter, dem Praia Art Resort in Praia Longa. Das Ressort war eines Weltfußballers würdig. Es wirbt mit seinem Sternrestaurant, seinem Privatstrand mit weißem Sand, Pinien, kostenlosen Liegen und Hochglanzoptik. Der Besitzer dieses Ressorts? Raffaele Vrenna, der Cousin von Luigi Bonaventura. Vrenna besaß seit 1991 ein Haus in der Siedlung dort und seit mehr als 10 Jahren auch das Ressort. Rummenigge kannte die Vorgeschichte dieses Ortes wohl kaum. Sie war, wie so oft in der Gegend hier, mit der Ndrangheta verbunden, allerdings nicht mit dem Clan Vrenna Bonaventura, sondern dem Clan Maesano aus dem nahen Isola di Capo Rizzuto. Zunächst eröffnete der mehrfach vorbestrafte Domenico Maesano, Boss des Clans, eine Metzgerei in Praia Longa und wurde kurz darauf, 1988, erschossen. Viele Jahre später wurde vor dem Sommerhaus eines Regionalpolitikers in die Luft geschossen, ein Brief mit Todesdrohungen folgte. Im Mai 2004 wurde das Auto des ehemaligen Verwalters von Praia Longa von 4 Schüssen getroffen. Luigi Maesano, inzwischen Boss des gleichnamigen Clans, versuchte aus dem Gefängnis heraus, einen seiner Gefolgsleute als neuen Verwalter des Ortsteils zu installieren und war erfolgreich. Sein Mann wurde gewählt. Der Clan wollte Arbeiten in Praia Longa übernehmen, Grünpflege etwa. Die Ermittler fanden heraus, dass die Arbeit von der staatlichen Forstpolizei geleistet worden war, den jeweiligen Grundstücksbesitzern aber trotzdem in Rechnung gestellt wurde. Der Mafioso und spätere Kronzeuge Dante Manolo kaufte ebenfalls ein Haus in Praia Longa. Der von Maesano ins Amt gedrückte Verwalter wurde 2006 verhaftet. In seinem Haus war sogar eine Pax Mafiosa verhandelt und beschlossen worden, also ein Friedensschluss zwischen verschiedenen Clans. Bei den Ermittlungen damals war auch gegen Raffaele Vrenna ermittelt worden, berichtete die Nachrichtenagentur ANSA. Jetzt wird wieder gegen Rummeniges Gastgeber und dessen Bruder Gianni ermittelt. Dieses Mal geht es um Müllgeschäfte. Interessant ist, dass Raffaele Vrennas Telefone mindestens seit August 2017 abgehört wurden. Möglicherweise hatten die Carabinieri von der Umwelteinheit in Catanzaro also auch Rummeniges Stimme aufgenommen. In den Akten ist dazu nichts vermerkt, aber dort wurden ja auch nur Gespräche erfasst, die in Bezug zu eventuellen Straftaten und den Tätern stehen, was bei unserem Europameister Rummenigge nicht der Fall ist. Quasi als Beifang ergaben sich bei diesen Abfallermittlungen Hinweise auf die Verschiebung eines Spiels des FC Crotone. Ermittler entnahmen abgehörten Gesprächen zwischen Raffaele Vrenna und seiner Partnerin entsprechende Hinweise, beobachteten in Rom dann ein Treffen von 3 Managern italienischer Erstligisten und tatsächlich gewann der FC Crotone das letzte Spiel der Saison 2017-2018. Vielleicht war das kein Zufall. Da das Treffen aber selbst nicht überwacht werden konnte, fehlt der letzte Beweis. Im Sommer ist die Gegend hier herrlich. Schöner Strand, angenehm frische Luft, gute Restaurants. Zahlreiche Stars erholen sich hier. Aktuelle Ermittlungen zeigen, dass Raffaele Vrenna auch Lokalpolitiker in sein Ressort einlud, wenn es förderlich war. Gewiss war er ein angenehmer Gastgeber, charmant, gepflegt. Vermutlich haben Rummenigge und Vrenna sich gut verstanden, denn im Sommer darauf brach Vrenna zu einer Dienstreise nach München auf. In einem Online-Magazin aus Crotone wurde auf die guten Beziehungen zwischen den beiden verwiesen, ein Freundschaftsspiel der beiden Mannschaften sei geplant und auch über junge Spieler des FC Bayern sei gesprochen worden, die beim FC Crotone reüssieren könnten. Das Freundschaftsmatch fand dann aber doch gegen Atletico Madrid statt und der einzige Spieler, der nach Kalabrien wechselte, war Jahre später Nik Salihamidžić, der Sohn von Hasan Salihamidžić, allerdings zum Zweitligisten Cosenza Calcio.